Römi Jung, Vorsitzender des Zentralvorstandes der religiösen Chondo-Chongo-Partei, gab am 25. Mai eine Stellungnahme ab. Sie betonte, Marschall Kim Jong-un habe auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas die eigenständigen Linien und Kurse für die Wiedervereinigung des Vaterlandes dargelegt, was ein bemerkenswertes Ereignis sei, bei dem eine programmatische Richtschnur für die schnelle Erreichung des endgültigen Sieges bei der selbstständigen Wiedervereinigung geschaffen worden sei. Diese erklärten deutlich die Richtungen und Wege dazu, die Frage der Wiedervereinigung des Landes entsprechend dem Willen und den Interessen der Nation äußerst gerecht und vernünftig zu lösen. Alle Mitglieder der religiösen Chondo-Chongo-Partei würden die Linien und Kurse für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, dargelegt von Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas, als ein patriotisches Manifest annehmen, das die ganze Nation zum endgültigen Sieg bei der selbstständigen Wiedervereinigung aufrüttle und dafür ihre ganze Kraft einsetzen, unter dem Banner durch unsere Nation selbst in einmütiger Geschlossenheit das vereinigte Korea zu errichten. Sie würden Kontakt, Verkehr und Solidarität mit allen Parteien und Organisationen Südkoreas, einschließlich der Chondoisten, verstärken und den gemeinsamen Kampf für die Eröffnung des breiten Weges zur selbstständigen Wiedervereinigung in vereinter Kraft der Nation unermüdlich entfalten. Die verzweifelten Herausforderungen der Separatisten im In- und Ausland würden den energischen Marsch der koreanischen Nation zum endgültigen Sieg der Sache der selbstständigen Wiedervereinigung nicht verhindern. Auf diesem Marsch werde die religiöse Chondo-Chongo-Partei ihrer wichtigen Verantwortung und Pflicht voll aufgerecht werden.